Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency mit Christian Grasser und diesmal nicht wie gewohnt im Radiostudio, sondern knapp 2000 Kilometer, würde ich mal sagen, sind es durchaus südlich vom gewohnten Ort. Eigentlich wollte ich diese Sendung ja vor meinem Urlaub aufzeichnen, aber wie das immer so ist mit den Vorsätzen, die werden ja nur selten in die Tat umgesetzt. Und deshalb jetzt also eine musikalische Postkarte aus Südspanien, am südlichsten Zipfel Spaniens, um genau zu sein. Ich bin hier in einem kleinen Bergdorf in der Nähe von Facinas. Das ist so 20 Minuten von Tarifa entfernt und bietet mir jetzt hier wirklich einen wunderbaren Blick auf Afrika. Ich schaue direkt auf die Atlantikküste. Nur ein Steinwurf entfernt ist Marokko. Das sieht man so am Horizont direkt gleich hinterm Atlantik hier. Wirklich schön, die afrikanische Küste. Passend zu diesem Ausblick gibt es ein paar entspannte Klänge von Bad Panda Records. Und zwar von Kelp, Smog und Yuyen. Viel Spaß damit. Will you? Heirloom war das von Yu Yen, kürzlich erschienen beim italienischen Netlabel Bad Panda Records, genauso wie die drei Stücke davor, I'm Just Fine und Moonlight von Smorg, geremixed von Southwark und With Joyful Lips. Und als erstes hörten wir Kelp, und zwar den Track Rolly DeVore. Normalerweise gibt es hier etwas ausführlichere Infos zu den Künstlern, aber diesmal müsst ihr euch mit den Infolinks im Blog zur Sendung zufrieden geben. Die findet ihr wie immer auf radiofrequency.net. So, jetzt wird es hier etwas windiger, aber ich hoffe, das geht trotzdem. Leider ist die Netzanbindung hier in Südspanien in der Provinz etwas eingeschränkt. Ich bin hier übrigens auf einem Grundstück eines Berliner Aussteigerpärchens, Inga und Henry. Die beiden leben hier schon seit 17 Jahren und haben hier in den letzten 2 Jahren einen alten Trailer ausgebaut, den sie an Gäste vermieten. Wasser gibt es direkt von der Quelle. Hin und wieder läuft ja auch eine Kuh vorbei, ein Esel oder auch mal ein Pferd. Und der Haushund Togo, der ist eigentlich auch immer in der Nähe. Vielleicht hört man den auch mal hin und wieder bellen. Genauso wie man vielleicht auch Truthähne hin und wieder gackern hört. Falken und Geier, die kreisen hier übrigens auch schon über mir. Ich hoffe, das hat nichts mit mir zu tun. So, sommerliche Temperaturen, die sind natürlich auch hier. Und der Blick aufs Meer, das sind so ein bisschen für mich die Highlights. Ich hoffe, bei euch ist es auch ein bisschen angenehmer als noch vor einer Woche zumindest in Berlin. Kalt und Schnee. Wow. Ich hoffe, das ist auch vorbei, wenn ich wieder da bin. So, aber jetzt soll es ja hier eigentlich um Musik gehen. Die kommt jetzt. Und zwar von Plus Plus, Moore und Delay Kliniken. Viel Spaß mit diesen nächsten 4 Tracks. Ach, da kommt ja auch sogar noch einer. Bröder Dielemann und Sneo. Den hören wir dann zum Schluss dieser nächsten 5 Tracks. Viel Spaß. We'll be right back. by my side. Alle ogen zullen zien. Ligt dat duide raam misschien? En het komt als sneeuw, het komt sneeuw, het komt als sneeuw. Al wat rood is, dat wordt wit. Als sneeuw. En het komt als sneeuw. Het komt als sneeuw. En het komt. Sneeuw, Schnee, den besingt der holländische Songwriter Bröder Dielemann in diesem Stück. Ich weiß auch gar nicht, ob es in Deutschland immer noch so schrecklich kalt und verschneit ist. Ich hoffe natürlich nicht. Vielleicht kann ich ja auch ein paar spanische Sonnenstrahlen rüberschicken. Die sind hier reichlich vorhanden, trotz des Windes. Ich hoffe, man versteht mich auch einigermaßen. So, davor gehört haben wir Elektropop von Delay Kliniken aus Schweden. Zwei Tracks waren das. Fortune und Young von der Young EP. Und außerdem lief noch das Stück Gattuso von Moore. Und Broken Doors kam auch noch von Plus Plus. Links zu diesen und allen anderen Stücken gibt's wie immer, diesmal allerdings auf einer musikalischen Postkarte aus Südspanien. Und zwar ist das Ganze zu finden im Blog zur Sendung auf radiofrequency.net. Nach Singer-Songwriter-Klängen von eben, ja wie gesagt, Bröder Dielemann, gibt's jetzt zuckersüße Ukulele-Songs, und zwar vom Netlabel Eardrums Pop. Wir hören zwei Songs von Jacob Borchardt und Laura Kay. Danach wird's dann etwas rockiger mit den Plains und ihrer Drinks on Amps EP. Aber wie gesagt, erst Jacob und Laura mit The Old Treehouse. Down your old tree house. Nothing left, not a splinter, not an old rusty nail was still sticking in her. I went back to your old house. Your mother's garden, lost to the weeds. The jasmine bushes by your window. I've all been hacked at the knees. Oh, oh, oh, oh. They tore it down. They tore it down. Even the old little birdies up and left town. I went back. I went back to your old house. I went.

after my eyes. I was 17, you taught me how to survive. Floating above the feeling mud, you taught me backwards love. Großen Sonic Youth besingen The Planes in diesem Song. Tear the World Apart hörten wir davor, auch von den Planes. Drinks on the Amps heißt ihr Debütalbum, das The Planes zum freien Download bei Bandcamp veröffentlicht haben. Und damit endet auch schon meine kleine musikalische Postkarte aus Südspanien, fast zumindest. Zwei Songs habe ich noch, und zwar von einer Band aus den USA, die eigentlich nur aus einer einzigen Person besteht, und hin und wieder kommen da auch noch ein paar Gastmusiker dazu. Albino Father. Jedes Mal klingt das Album völlig anders. Vor ein paar Wochen habe ich schon mal ein Album von Albino Father vorgestellt, und zwar ein Krautrock-Album. Jetzt gibt es jeweils einen Song von Age und Blanket, so heißen die beiden anderen Alben, die sich einmal auf Blues und Desert Rock konzentrieren und auf 60s und Garage Rock. Ja, das war's soweit von mir. Ich hoffe, der Frühling und vor allem die Sonne und der Sommer, die sollten auch mal demnächst endlich in Deutschland landen. Mit diesem Wunsch für uns alle, sage ich, Christian Grasse, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis bald. Schöne Grüße aus Südspanien. Just one hour? Yeah. Here we go.